Flesha. Hühner, Hühner, Hühner, Hühner. Augen, Augen, Augen, Augen. Ha, ha, Nasenlöcher. Ha, ha, Hühner, Augen. Ha, ha, Nasenlöcher. Ha, ha, Hühner, Augen. Finger, Finger, Finger, Finger, Finger, Finger. Fetter, oh, oh, oh, oh. Stöcke, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen. Arme, Schulter, Blätter, Rückenschmerzen, Eierstöcke.